wir wollen fangen Schlägern. Egal ob den Prügel ignoriert, alle werden gleich passiert. Es ist eine volle Rauchbombe in der Piratram. Jetzt klatschen sie uns alle. Rauchbombe in der Piratram. Jetzt reicht's. Sechsten auf den Brand, den Krieg zum Feind. Die Leute, jetzt ran. Heute weiter vor euch sinnen. Wenn andere in der Straße verschimmeln, es ist eine Falle. Rauchbombe in der Piratram, jetzt klatschen sie uns alle. Rauchbombe in der Piratram, jetzt lang. Es wird wieder der Falle, das letzte Mal.